Tiefer, tiefer in die Liebe Jesu, lass mich dringen ein. Höher, höher vor des Heilens Throne möchte ich mich erfreuen. Drum tiefer, Herr, ich fleh, für höher mich als je. Erleuchte treuer Hort, meine Seele durch dein Wort. Tiefer, tiefer, heiliger Geist, du Tröster, in des Lichtes Quell. Wo der Seele Finsternis entschwindet, alles klar und hell. Drum tiefer, Herr, ich fleh, für höher mich als je. Erleuchte treuer Hort, meine Seele durch dein Wort. Tiefer, tiefer in das Reich der Gnade ist der Kampf auch schwer. O versenke du mich ja vollkommen in der Liebe mehr. Drum tiefer, Herr, ich fleh, für höher mich als je. Erleuchte treuer Hort, meine Seele durch dein Wort. Tiefer, höher, lass mich täglich dringen in der Seelenheil, bis mir Gottes heilige Gnadenfülle ewig wird zuteil. Drum tiefer, Herr, ich fleh, für höher mich als je. Erleuchte treuer Hort, meine Seele durch dein